ist unsere Genossin Vlasova. Gute Kämpferin. Fleißig, listig, zuverlässig. Zuverlässig im Kampf, listig gegen unseren Feind und fleißig bei der Agitation. Ihre Arbeit ist klein, zäh verrichtet und unentbehrlich. Sie ist nicht allein, wo immer sie kämpft, wie sie kämpfen, zäh, zuverlässig und listig. In Tversk, Glasgow, Lyon, Chicago, Shanghai, Kalkutta, alle Vlasovas, alle Länder, gute Maulwürfe, unbekannte Soldaten der Revolution, unentbehrlich. Pelagea Vlasova sieht ihren Sohn wieder, als er auf der Flucht nach Finnland Tversk besucht. Er trifft sie beim Drucken illegaler Flugblätter an und nützt die wenigen Stunden, ihr dabei zu helfen. Pelagea Vlasova lobt die gemeinsame politische Arbeit, die sie ihrem Sohn so sehr näher gebracht hat. Wirst du lang fort sein? Wenn ihr hier gut arbeitet, nicht. Werdet ihr dort auch arbeiten? Sicher. Und dort ist es so wichtig wie hier.